Okay, let's turn to 1 Peter chapter 3. Lasst uns in den ersten Petrusbrief Kapitel 3 blättern. And let's continue from last week about obedience. Und wir wollen vom Thema der letzten Woche fortfahren über den Gehorsam. We were in Hebrews chapter 5. Wir waren in Hebräer Kapitel 5. Yeah, let's pray and then we'll continue. Und lass uns beten. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. Feed us. Ernähre du uns. As you once told Peter. So wie du einst dem Petrus auch gesagt hast. If you love me, feed my sheep. Dass wenn du wenn du mich liebst, weide meine Schafe. So Lord, feed us tonight. Also Herr, füttere uns. We pray. Weide uns. Wir beten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. 1 Peter chapter 3, starting with verse 8. 1 Peter chapter 3, verse 8. 1. Petrus 3, Vers 8. Finally, all of you live in harmony with one another. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt. Be sympathetic, love as brothers. Mitleidig, brüderlich. Be compassionate and humble. Barmherzig und demütig. Now watch verse 9. Vers 9. Do not repay evil with evil. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Or insult with insult. Oder Scheltwort mit Scheltwort. But with blessing. Sondern segnet. Wow. This is the Christian life. Das ist das christliche Leben. This is where the fullness of God exists. Da ist die Fülle Gottes vorhanden. That I would imagine that most Christians will never really taste of. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Christen das niemals schmecken werden. That most might be 51%. Oder vielleicht 51% that most davon. Could be 97%, I don't know. Oder vielleicht 97%. But I just know how difficult it is. Aber ich weiß halt, wie schwer es ist. To have this lived out in our lives. Dass man das ins Leben integriert. Do not repay evil with evil. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Or insult with insult. Oder Scheltwort mit Scheltwort. But with blessing. Sondern segnen. Because to this you were called. Weil dazu seid ihr berufen. So that you may inherit a blessing. Dass ihr den Segen ererbt. For whoever would love life and seek good days. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, must keep his tongue from evil. Der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede. And his lips from deceitful speech. Und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. There's that word must there. Und da ist dieses Wort muss. It speaks to all of us. Und er spricht zu uns allen. He must turn from evil and do good. Er muss sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. He must seek peace and pursue it. Er suche Frieden und jage ihm nach. Why? Warum? For the eyes of the Lord are on the righteous. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. And his ears are attentive to their prayer. Und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Wow, write that in the front of your prayer journal. Schreib das am besten ganz vorne in dein Gebetstagebuch his hinein. Ears are attentive, listening. Seine Ohren hören zu. To their prayer. Auf ihr Gebet. It's like he can't wait until we pray. Es ist so, als ob er nicht darauf erwarten könnte, dass wir zu beten anfangen. We were created for fellowship with God. Wir wurden zur Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen. Sometimes we get the thought, well, I don't want to bother God. Und wir haben manchmal diesen Gedanken, naja, ich möchte jetzt Gott nicht belästigen. All right, let's bother him. Okay, stören wir ihn. Oh, they're bothering me again. What do they want now? Und der denkt sich vielleicht, na, die stören mich schon wieder. Was wollen die da unten? This ridiculous prayer book he's got down. He's got a journal. Dieses lächerliche Buch, was er da hat. Was ist das, ein Gebetstagebuch? He's writing everything down that I'm saying. Schreibt er jetzt alles auf, was ich ihm sage? Oh my, what's he doing? That beats so radical. Just live your life down there. I'm God. Was macht er da unten? Sei nicht so radikal. Lebe einfach dein Leben. Ich bin Gott. Think I have so much time? Glaubst du, ich habe so viel Zeit? There's so many people around. Es gibt so viele Menschen. It's the opposite. Aber es ist genau andersrum. God created us for this. Gott hat uns dazu geschaffen. His ears are attentive. Seine Ohren hören zu. But the face of the Lord is against those who do evil. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. I want you to think of that. We're called to inherit a blessing. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, dass wir berufen sind, einen Segen zu erben. And God told Abraham in Genesis 12. Und Gott hat Abraham in 1. Mose 12 gesagt. I will make you a blessing. Ich werde dich zu einem Segen machen. I will bless you and you will be a blessing to the nations. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein für die Völker. And God blessed him through Isaac. Und Gott hat ihn gesegnet durch Isaac. And in this process, you know, Abraham, he doubts God's ability in this whole thing. Und in diesem Prozess misstraut oder zweifelt Abraham an Gottes Fähigkeiten in dieser Sache. So Sarah has the idea of using Hagar. Also hat Sarah die Idee, man könnte doch die Hagar damit hineinnehmen. Abraham reluctantly agrees. Und Abraham gibt zögernd nach. Abraham, I have an idea. Why don't you go into my young, beautiful little maid here? Abraham, ich habe da mal eine Idee. Wieso nimmst du dir nicht einfach meine junge, wunderschöne Magd? I couldn't do that to you, Sarah. Nein, das könnte ich dir nie antun, Sarah. It's the only way we're going to have a kid, Abraham. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass wir ein Kind haben werden, Abraham. All right. Na gut. I'll do it for you. Für dich. So he reluctantly does this, you know. Also widerstrebend. Didn't enjoy das. A moment of it, I'm sure. Hat es überhaupt nicht genossen. And and suddenly they have Ishmael. Und so plötzlich gibt es eben Ismael. And in Genesis 17, you know, the angel comes. In 18. In 1. Mose 18 kommt ein Engel. The Lord with two angels. Also der Herr und zwei Engel. And begins to tell Abraham his plan. Und er beginnt Abraham seinen Plan zu erklären. And tells Abraham in Genesis 17:19 that you're going to have a child of your own. Und sagt Abraham in Kapitel 17 und 18, dass er einen Sohn, einen eigenen Sohn haben like wird. Like I promised you. So wie ich es dir versprochen and his habe. Name's going to be Isaac. Und sein Name wird Isaac sein. And I think it's pronounced something like Yitzhak. Und es wird sowieso wie Yitzhak. And it means to laugh, laughter. Und das heißt eigentlich lachen. And you know when he tells when they're telling Abraham the story, und wie sie so Abraham diese Geschichte erzählen, you know, Sarah, like any good wife, is listening from behind the curtain. Da ist also die Sarah, die gute Ehefrau, die hört von hinter dem Vorhang zu. And then, you know, the Lord says to Abraham, you're going to have a child through Sarah. Und dann sagt der Herr eben, Abraham, du wirst einen Sohn haben, und zwar durch Sarah. And Sarah begins to laugh. Und Sarah fängt zu kichern an. Am I going to experience pleasure at my age? Werde ich das noch genießen in meinem Alter? And she's having this good old time behind the curtain. Und sie hat da eine gute Zeit hinter dem Vorhang. And then God says, why is Sarah laughing? Und dann sagt Gott, warum lacht die Sarah? And suddenly I guess she's there. Und ich denke, plötzlich war sie dann auf einmal da. And then she says, I didn't laugh. Und sagt, ich habe gar nicht gelacht. So first she laughed, then she lied. Also zuerst hat sie gelacht, dann hat sie gelogen. And the Lord says, you did laugh. Und dann sagt der Herr, du hast aber gelacht. Now here's a principle I brought up before a number of years ago. Und hier ist ein Prinzip, das ich schon vor ein paar Jahren mal aufgebracht habe. If we knew, wenn wir wüssten, and could see, und auch sehen könnten, into the future, in die Zukunft hinein, the blessing that God has prepared for us, den Segen, den Gott für uns bereithält, we would laugh. Dann würden wir lachen. We would laugh out of unbelief. Wir würden lachen, weil wir es nicht glauben können. This is your mansion. Das ist dein Haus. That's not my mansion. There's no way, come on. Also das kann nicht mein Haus im Himmel sein, das gibt's ja nicht. It's not mine, is it? Das ist, are you teasing me? Könnte nicht wirklich mehr. That? Du scherzt jetzt. Das that? Hier, dieses Haus? This whole thing? Dieses Riesenteil? Well, if you complete the purpose of God for your life, naja, wenn du den Zweck Gottes in deinem Leben verwirklichst, this is the prize, part of the prize to win. Dann ist das ein Teil des Preises, den es zu gewinnen gilt. This is just the beginning. Das ist aber erst der Anfang. I have much more to show you. Ich habe viel mehr noch, was ich dir zeigen will. And if we could see the blessing that God has us to inherit, und wenn wir den Segen sehen könnten, den Gott für uns bereithält, we would most probably laugh, dann würden wir wahrscheinlich zu lachen and anfangen, then lie that we didn't laugh. Und dann lügen, dass wir gar nicht gelacht hätten. Now I want you to turn with me to 1 Corinthians chapter 2. Ich möchte, dass ihr den 1. Korintherbrief Kapitel 2 aufschlagt. And Paul makes this statement. Und Paulus macht hier eine Aussage. We can start with verse 1. When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom, as I proclaim to you the testimony about God. Vers 1. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Now watch this next statement and see how it can apply in our lives. Und schaut euch die nächste Aussage an und überlegt, wie das für uns anwendbar for ist. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. I've often thought about this verse. Ich habe oft über diesen Vers nachgedacht. I'd like you to put on a pair of glasses with me. Und ich möchte, dass ihr mit mir jetzt so eine Brille aufsetzt. The glasses of another verse. Die Brille eines anderen Verses. And then look at that verse. Und diesen Vers dann nochmal anschauen. I'd like you to put on the glasses of Romans 8:28. Dann überlegt euch mal Römer 8:28. For we know that God works all things together for the good. Denn wir wissen, dass Gott alles zum Guten dienen lässt. For those who love him. Denen, die ihn lieben. Now, here's my question. How far are we willing to push that verse or believe that verse? Und die Frage ist die, wie weit sind wir bereit, diesem Vers Glauben zu schenken? On this earth. Hier auf dieser Erde. And to the degree that we believe that God is working all things together for the good. Und in dem Ausmaß, wie wir glauben, dass Gott alle Dinge zusammenwirken lässt zum Guten, for those who love him, für die, die ihn lieben, who are called according to his purpose, die nach seinem Ratschluss berufen sind, will we be overcomers. In dem Maße werden auch wir Überwinder sein. Now, in Revelation chapter 2 and 3, John writes about seven churches. In Offenbarung 2 und 3 schreibt Johannes über sieben Gemeinden. And in each one, und in jeder einzelnen, at the end of each portion, he says, if you overcome. Und am Ende jedes Abschnittes schreibt er, wer überwindet. The word Nikeo. Und das Wort ist Nikeo. Right, we get the word Nike sneakers from, to overcome. Also Nike, die Marke Nike kommt davon, yeah. Überwinden. Victory. Siegen. Victory. And we, if we, if you overcome, und wenn du überwindest, then something will happen. Dann wird etwas passieren. And in 1 John chapter 5 verse 4, in 1. Johannes 5 Vers 4, how do we overcome? Da steht, wie wir überwinden. But we have victory and we overcome through our faith. Wir haben den Sieg durch unseren Glauben. And this is we overcome through faith in trusting God. Wir überwinden im Glauben, indem wir auf Gott vertrauen. In these kinds of situations. Und zwar in solchen Situationen. And God has lined them up, as we said last week. Und Gott hat diese Situationen hintereinander aufgestellt, wie wir schon letzte Woche gesagt haben. At the end of them is a great blessing. Denn am Ende all dieser Situationen steht ein An großer Segen. Unbelievable blessing. Ein unglaublicher Segen. Now, along the way there are also blessings. Auf dem Weg dorthin gibt es auch Segnungen. But these blessings, if we look at like a graph. Aber diese Segnungen, wenn man sie wie einen Graph, wenn man die in so einem Diagramm darstellt und mit seinem Finger auf der linken Seite anfängt, und man hat eine ganz leichte Steigung in dieser Kurve, but as you continue with the Lord, the curve begins to turn. Aber je länger du mit dem Herrn gehst, desto mehr steigt die Kurve and an. That blessing curve, once it turns, und diese Kurve des Segens, wenn sie einmal diesen Knick macht, if we knew what was up there, wenn wir wüssten, was da ganz oben steht, we would laugh so hard, würden wir sehr stark lachen. We would almost insult God. Wir würden wahrscheinlich Gott fast beleidigen. So we're beginning in faith. Also wir fangen im Glauben an. We're experiencing blessings. Wir erleben Segnungen. But if we continue, aber wenn wir weitergehen as sehen, God lines up these situations, so wie Gott eben diese Situationen für uns bereithält, and believing that God is working them to the good, und immer glauben, dass Gott alle Dinge zum Guten verwendet, through that faith we become an overcomer. Durch diesen Glauben werden wir zum Überwinder. Now, if you look, you can also use the word prevail for overcome. Man kann auch das Wort durchhalten für das Wort überwinden verwenden. This English word prevail gives you the sense, das englische Wort also prevail, durchhalten, that you win at the end. Hat diesen Beigeschmack, dass man am Ende gewinnen wird. I will prevail. Ich werde durchhalten. It will come, not now, but I will. I'm losing right now. Also im Augenblick verliere ich. I mean, I'm losing with my teens. Also im Augenblick verliere ich jetzt hier auf an allen Fronten Someone mit meinen will say, Kindern. I'm losing in my marriage. Oder ich bin gerade auf der Verliererseite but in meiner I Ehe. Will prevail. Aber ich werde überwinden, that durchhalten. Means, just give me time. Aber gib mir nur noch etwas And mehr this Zeit. Is what God is asking. Give me time. Und darum bittet Gott, gib Darum bittet man Gott, gib mir Zeit. He's waiting for Abraham to get so old that he can't have kids. Also er wartet auf Abraham, dass er so alt, bis er so alt geworden ist, dass er gar keine Kinder mehr zeugen kann. It's impossible. Es ist unmöglich. But Abraham prevails through faith. Aber Abraham hält durch, durch den Glauben. And this blessing now, Abraham's blessing is incomprehensible. Und den Segen, den Abraham erlebt, der ist einfach nicht begreifbar. Do you know that we are the children of Abraham? Und wir sind die Kinder Abrahams. We were the ones that God was speaking of. Wir sind die, von denen Gott gesprochen hat. That your descendants will be like the sand of the sea. Dass deine Nachkommen sein werden wie der Sand am Meer. Or the stars in the sky. Oder die Sterne am Himmel. And you know, we read about 20 billion stars, 200 billion stars. Wir lesen über 200 Milliarden Sterne oder noch mehr. Depends if you talk to Gerald or me. Also es kommt darauf an, mit wem man spricht, mit Gerald oder and, mit mir. And God said, "This is your descendants are going to be like this." Und Gott sagt, deine Nachkommenschaft wird so wie das sein. Can you imagine Abraham is in heaven now? Könnt ihr euch vorstellen, dass Abraham jetzt im Himmel ist? He was just walking through. You know, God called him one day. Und Gott hat ihn eines Tages berufen. And said, "Abraham, leave your land and follow me." Und hat ihm gesagt, verlasse dein Land und folge mir nach. Why? Warum? Because I am God. Weil ich Gott bin. How can I trust you? Wieso kann ich dir vertrauen? Because I am God. Weil ich Gott bin. I'm not going. Ich gehe nicht. Find somebody else. Finde jemand anderen. I've got too much to lose to follow you. Es gibt zu viel, was es zu verlieren gibt, wenn ich dir nachfolge. Aber das hat er nicht gesagt. And if you look at the curve of blessing with Abraham, it was gradual. Aber wenn du diese Segnungskurve von Abraham ansiehst, ging sie am Anfang nur ganz leicht bergauf. Even though God made him wealthy, obwohl Gott ihn sehr reich gemacht and hat, bless him on every side, und eigentlich von jeder Seite. But if you look at what Abraham has today, aber wenn du dir ansiehst, was Abraham heute that hat, blessing curve has turned. Diese Segnungskurve hat wirklich einen Knick nach oben and gemacht. And all of us want to meet Abraham when we get to heaven. Und alle wollen Abraham kennenlernen, wenn Abraham. Sie in den Himmel kommen. I mean, not a lot of people are going to know Rob Prokop. Ich meine, es werden nicht sehr viele Rob Prokop kennenlernen. People maybe from Vienna or somewhere. Vielleicht manche aus Wien. Abraham. Aber Abraham. Abraham was blessed by God. Abraham wurde so gesegnet von Gott. And we are blessed. Und wir sind auch gesegnet. And God wants to bless us for eternity. Und Gott will uns bis in die Ewigkeit and hinein segnen. And we are blessed by knowing these people who are blessed. Und wir werden gesegnet, indem wir die kennenlernen, die gesegnet wurden. Und so weiter. Now here's the principle. Und hier ist dieses Prinzip. How far are we willing to push this principle that God works all things to the good? Also wie weit sind wir bereit, diesem Prinzip nachzugehen, dass Gott alle Dinge zum Guten this is the challenge. Verwenden kann? This is the whole thing to prevail over. Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung, durchzuhalten bis zum Schluss. It's the most difficult thing we can imagine. Und das ist das Schwierigste, was wir uns nur vorstellen können. To prevail by faith. Dass man im Glauben durchhält. To face situations. Dass man einer Situation begegnet and commit them to God. Und sie Gott übergibt. To reign with Christ is no little thing. Also mit Christus zu regieren ist keine kleine Sache. To overcome is no little thing. Zu überwinden ist auch keine kleine Sache. And yet it's a simple principle. Und doch ist es ein einfaches Prinzip. Trust me in this. Vertraue mir in dieser Sache. I can't. It's too frightening. Ich kann nicht. Das ist einfach zu angsteinflößend. Ich bin zu menschlich. Trust me in this. Vertraue mir darin. And this is what all of us have to walk through. Und das ist etwas, wo wir alle durchgehen müssen. Now, back to this 1 Corinthians 2:2. Zurück zu 1. Korinther 2, Vers 2. Paul comes to Corinth. Alles kommt ihm da in. Paul comes to also, Corinth. Paulus kommt nach Korinth. And he says in verse 4. Und er sagt in Vers 4. Well, verse 3. I came to you in weakness and in fear. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht. And with much trembling. Und mit großem Zittern. My message and my preaching were not with wise and persuasive words. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten. But with a demonstration of the Spirit's power. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. So that your faith might not rest on men's wisdom. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit. But on God's power. Sondern auf Gottes Kraft. Let's go back to the statement. Gehen wir zurück zu dieser Aussage. When I was with you, I knew nothing except Jesus Christ. Als ich bei euch war, wusste ich nichts außer Jesus Christus. And him crucified. Und ihn als gekreuzigt. And at least part of what he was saying. Und zumindest teilweise von von dem, was er sagte. If we look at that verse through the glasses of Romans 8:28, und wenn wir uns diesen Vers durch die Brille von Römer 8:28 anschauen, then what he was saying is, how far can you take Romans 8:28? Dann war das, was er gesagt hat, eigentlich, wie weit willst du Römer 8:28 anwenden? I mean, you can't tell me that I can pray for someone who curses me. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich für jemanden bete, der mich verflucht. I mean, come on, it's being unreal. How far do you want me to take this? Das ist doch unrealistisch. Wie weit soll ich das noch treiben? I mean, that's not be ridiculous. Das wird doch langsam lächerlich. And Paul would say, und Paulus, this far. Paulus sagt, genau so weit. This is how far I took it. So weit habe ich das gemacht. That God would come to earth. Dass Gott auf die Erde kommt. Now, God would come to earth, become a person. Ein Mensch wird. And he would be crucified. Und sich kreuzigen lässt. Und vielleicht kann das eure Hausübung sein. Versucht das mal zu begreifen. Die beste Art der Demonstration wäre einfach, jemanden wirklich hier anzunageln. Aber es findet sich sicher kein Freiwilliger. Nobody wants to volunteer. Now, I have this, you know, I was on my cross trainer. Also, ich war auf diesem Cross Trainer. A little too much. Ein bisschen zu viel. I have lost weight. Did you notice? Ich habe übrigens Gewicht verloren. Habt ihr das schon bemerkt? I just stopped drinking water. That's all. Ich habe einfach aufgehört, Wasser zu trinken. I told you it was just all water. I stopped drinking water. I lost weight. No, es war nur Wasser. Anyway, I sprained the bottom of my foot. Und just can't walk on it. Ich habe meine Fußsohle irgendwie gezerrt. So I call Mary Murphy. I say, Mary Murphy, what do I do with my foot? Also ich rufe Mary Murphy an. Ich sage, Mary, was soll ich tun? Ich kann meinen Fuß nicht belasten. Put some ice on it, you know? Naja, leg einfach ein bisschen Eis drauf, etwas Kaltes. So I go get an ice pack. Also hole ich so einen Eisbeutel. And I put it on the floor. Leg ihn auf den Boden. Take off my sock. Nehme meinen Socken ab. And I step on it. I und steig drauf. You know? And I'm sitting in my chair reading my Bible. Also ich sitze in meinem Sessel, lese meine Bibel. Do you know how painful that gets? Und wisst ihr, wie schmerzhaft das ist? And I'm reading verses about the cross. Und ich lese Verse über das Kreuz. I'm only standing on an ice pack. Und ich stehe dabei nur mit einem Fuß auf einem Sack von Eiswürfeln. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mir einen zweiten, so ein zweites Sackerl und lege es unter den anderen Fuß. How about a block of ice? You know, like 20 centimeters by 30 centimeters by 30 centimeters. Wie wäre es eigentlich, wenn man so einen Eiswürfel nimmt, 20 mal 30 Zentimeter? Keep your feet on there for 6 hours. Und die Füße 6 Stunden lang draufstellen. And then just ask yourself, would I rather do this or have someone drive some nails through my feet? Und sich dann fragen, ist es mir lieber das durchzumachen oder dass jemand mir einen Nagel durch den Fuß schlägt? And then you begin to think, the cross is just something I cannot comprehend. Und du begreifst dann, dass das Kreuz eigentlich etwas ist, was du nie begreifen kannst. How could God have thought this thing up? Wie hat Gott sich das nur ausdenken können? There had to be an easier way. Es hat doch einen leichteren Weg geben müssen. Hang, you know, Christ would hang by his neck or something. Also er hängen vielleicht oder eine Guillotine. Something or shot or oder irgendwas, erschießen. This is like unbelievable. Aber das ist einfach zu unglaublich. And yet somehow it was absolutely necessary. Aber doch war es auf irgendeine Weise absolut notwendig. And okay, it was necessary, so let's kind of forget about it. Okay, es war notwendig, also vergessen wir das einfach. No, Paul would say, when I was with you, I knew nothing. Aber Paulus sagt, nein, also wie ich bei euch war, wusste ich von nichts anderem, außer Christus und den gekreuzigt. Which, if we think about it for a moment, und wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, is the epitome of Romans 8:28. Und das ist wirklich der Gipfel von Römer 8:28. I knew nothing but Christ crucified. Ich habe nichts gekannt, außer Christus den gekreuzigten. Meaning that God took the absolute worst situation in all of history. Das bedeutet, dass Gott wirklich die schlimmste Situation, die es je gegeben hat in der Geschichte, auf sich genommen hat. Turned it into the greatest blessing for all of eternity. Und diese Situation genommen hat und in den größten Segen verwandelt hat in der ganzen Ewigkeit. And this is what Paul's motto was. Und das war der Leitspruch des Paulus. Somehow he walked like this. Und in dem ist er auch gewandelt. And Peter walked like this. Und Petrus ist auch darin gegangen. Because they were motivated. Weil sie motiviert waren. Now I'll just go back to they were motivated to obey. Sie waren motiviert zu gehorchen. Because they believed in the blessing that was to be inherited on the other side. Weil sie an den Segen geglaubt haben, den sie erben würden, und zwar den Segen, der dahinter liegt. Hebräer 12, Vers 2. For the joy that was on the other side, denn die Freude, die auf der anderen Seite that war, was set before him, die vor ihm lag, he endured the cross. Denn um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz ertragen. How do we overcome? Wie überwinden wir? Through faith. Durch den Glauben. Now let's just close with Psalm 112. Wir wollen mit der Psalm 112 abschließen. And this is such a challenge because we will be challenged with this almost on a daily basis. Und das ist so eine Herausforderung für uns, weil wir auf einer tagtäglich damit konfrontiert werden. Psalm 112 is a verse we read this morning for our devotional. Psalm 112 haben wir heute früh als Andacht gelesen. Actually, my wife was reading in the bedroom. I was reading something else. Meine Frau hat ihn eigentlich gelesen im Schlafzimmer. And then she said, "You want to hear a great psalm?" Und sie gesagt, willst du nicht einen tollen Psalm hören? I said, "Yeah, read it." Sag ja, lies ihn mir vor. So she read it, and then I went over it again this afternoon for my personal devotional. Und heute Nachmittag bin ich ihn selbst nochmal durchgegangen für and then mich persönlich. I saw something. Und da habe ich etwas entdeckt, tied right in. Das genau hier hineinpasst. And we'll just close with this. Und damit wollen wir abschließen. Let's start with verse 1. Vers 1. Praise the Lord. Halleluja. Thank you. Blessed is the man who fears the Lord. Wohl dem, der dem Herrn fürchtet. Who finds a great delight in his commandments. Der große Freude hat an seinen Geboten. Why? Warum? Because there's a blessing on the other side. Weil es auf der anderen Seite einen Segen gibt. His children will be mighty in the land. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. This is part of the blessing. Ein Teil des Segens. The generation of the upright will be blessed. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Wealth and riches are in his house. Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein. And his righteousness endures forever. Und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Once that curve turns into eternity, einmal, also zu dem Zeitpunkt, wenn die Kurve in die Ewigkeit hinaufzeigt, geht es für immer weiter. Verse 4. Even in darkness light dawns for the upright. Vers 4. Den Frommen geht das Licht auf in ihrer Finsternis. For the gracious and compassionate and righteous man. Von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Good will come to him who is generous and lends freely. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht. Who conducts his affairs with justice. Und das Seine tut, wie es recht ist. Now we're coming to the verse. It's verse 8, but we're in verse 6. Wir kommen an diesen Vers 8 heran. Surely he will never be shaken. Denn er wird ewiglich bleiben. A righteous man will be remembered forever. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. What's a righteous man? Was ist ein gerechter Mann? Romans 1:17. Römer 1, Vers 17. A person who lives from faith to faith through the situations of life. Eine Person, die von Glauben zu Glauben lebt, durch jede einzelne Lebenssituation hindurch. The righteous shall live from faith to faith. Der Gerechte wird aus Glauben zu Glauben leben. He will be remembered forever. Er wird nimmermehr vergessen. Abraham will be remembered forever. Abraham wird man ewig gedenken. So will we. Und wir auch. If we walk by faith. Wenn wir im Glauben gehen. Verse 7. He will have no fear of bad news. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Why? Warum? It's just another situation. Weil es einfach eine neue Situation ist. With another blessing on the other side. Mit einem neuen Segen, der dahinter ist. Another blessing on the other side. Noch ein Segen dahinter. Now watch. His heart is steadfast. Sein Herz hofft unverzagt. Trusting in the Lord. Und hofft auf den Herrn. His heart is secure. Sein Herz ist getrost. He will have no fear. Und er fürchtet sich nicht. And here's the part. Und hier kommt der eine Teil. In the end. Do you have that there? Bis er auf seine Feinde herabsieht. Okay, in my version it says, in the end, he will look in triumph on his foes. Am Ende wird er im Triumph auf seine Feinde sehen. And this is the idea of prevailing. Und das ist der Gedanke des Durchhaltens. That I'm willing to wait for the other side of a situation. Dass ich gewillt bin, darauf zu warten, bis die Situation vorüber ist. I don't have to win right now. Man muss nicht sofort gewinnen. I don't have to. It's okay. Es ist gut so. I can live by faith because I'm going to prevail. Ich kann im Glauben leben, weil ich durchhalten werde. It's okay, I don't have any kids right now. Ich habe zwar jetzt keine Kinder. Abraham could have said, it's all right. Also könnte Abraham gesagt haben. We will prevail. Aber wir werden durchhalten. And Romans 8:37. Und Römer 8:37. For in all things. Denn in allen Dingen. We are hyponikeo. Sind wir hyponikeo. We are more than prevailers. Wir sind mehr als Überwinder. In everything. In allem. And this is the plan of God. Und das ist der Plan Gottes. But how do we overcome? Aber wie überwinden wir? To believe. Im Glauben. That God is arranging these things. Im Glauben daran, dass Gott diese Dinge arrangiert. For me. Für mich persönlich. As a training in life. Als ein Trainingsprogramm in meinem Leben. With a blessing to inherit on the other side. Mit einem Segen, den ich erben werde. That is so incredible. Und ein Segen, der so unglaublich ist. If I could see it, I would laugh my head off. Dass wenn ich ihn jetzt schon sehen könnte, würde ich mich totlachen. In unbelief. Und im Unglauben. Ich würde es nicht glauben. I'm going to show you what you're going to be doing in eternity. Ich werde dir zeigen, was du in der Ewigkeit machen wirst. Okay, let it roll, angels. Okay, fahrt den Film ab, Engel. What are you showing me this for? Warum zeigst du mir das? Who's that guy up there? Wer ist der Typ überhaupt? That's you. Das bist du. That's you. Das bin nicht ich. That guy with all those angels working for him. See that whole other galaxy? Siehst du diese ganze Galaxie dort, der Mensch mit den vielen Engeln? Das bist du. Come on, this is a joke, right? Das ist doch ein Witz, oder? No, you prevail. Nein, du halte durch. You trust me. Vertrau mir. When God says there's a blessing on the other end. Und wenn Gott sagt, dass dahinter das ein Segen kommt. It's not a piece of bubble gum. Dann ist es nicht so ein Stück Kaugummi. Okay, here's your blessing. Okay, hier kommt dein Segen. Okay, Lord, I'm ready to receive my blessing. Okay, Herr, ich bin jetzt hier. Ich freue mich auf meinen Segen. Hier hast du. A solid gold piece of stick from me. Here it is. Einen Stock aus purem Gold. You like it? Von mir. Gefällt dir? Think? Was denkst du? You can stick it in your pocket. Ja, du kannst es in die Tasche stecken. Scratch your neck with it. Kannst dich am Hals kratzen. Here's your blessing. Hier ist dein Segen. Thank you for all the hell that you went through on earth. Danke für die ganze Hölle, die du durchgemacht hast auf der Erde. You gave your body to be burned. Du hast deinen Leib zur Verbrennung hingegeben. On the side it says. Aber auf der Seite steht hier. You gave your body to be burned. Er hat seinen Leib hingegeben, dass er verbrannt this würde. Is for you. Das ist für dich. God bless you. That's me. I bless you. Gott segne dich. Also ich segne dich. You can use it for many things. Man kann es für viele Dinge verwenden. I mean, leave me clean your teeth. Kann man sogar it's die Zähne. Good. It's solid, eternal gold. Aber es ist ewiges Gold, massiv. You think it's going to be like that? Könnte ich das so like vorstellen? We're going to look and say, this is the blessing? Das ist jetzt der Segen? Pastor Matt, come up here. Pastor Matt, komm mal hier. This is it? Das ist es? Is this a joke? Ist das jetzt ein Witz? You gotta be kidding me. Der muss, they went through all that stuff for this. Wir haben das alles durchgemacht wegen sowas. Oh, what are we gonna do? Was machen wir jetzt? Right, we'll just make believe we're happy. Okay, wir tun es einfach so, als ob wir happy wären. We don't want to get God mad. You know? Wir wollen Gott nicht wütend machen. If we get God mad, we're in big trouble. Wenn wir Gott wütend machen, dann haben wir große Schwierigkeiten. Really think it's going to be like that? Glaubt ihr wirklich, dass es so sein wird? Or do you think when we see it, oder glaubt ihr nicht, wenn wir es sehen, we're going to think, oh, man. Und dann werden wir denken, that's what Wahnsinn. Paul was talking about. Davon hat Paulus gesprochen. I knew nothing among you except Jesus Christ. Ich habe nichts unter euch gewusst, außer Jesus Christus. And him crucified. Und ihn als gekreuzigt. The fact that you can push Romans 8 to the nth degree. Also die Tatsache, dass du Römer 8 wirklich bis zum Äußersten treiben kannst. You can push it so far that God himself could end up on a cross. Man kann so weit fortspinnen, dass Gott sich sogar ans Kreuz schlagen lässt. And there's still going to be a blessing there. Und es gibt immer noch einen Segen, der danach kommt. Because to the degree, denn in dem Ausmaß, that it is bizarre, wie es einfach unfassbar ist, bizarr ist. To the same degree, it will be a blessing. Im gleichen Ausmaß wird es auch ein Segen sein. Abraham, you're going to have a kid through Sarah. Abraham, du wirst einen Sohn haben durch Sarah. And she just starts laughing. Und sie fängt einfach nur zum Lachen an. Me? Ich? Am I going to have pleasure? Wird mir das Spaß machen? Imagine all the thoughts going through her mind, you know, that we can't talk about. Denk mal über die ganzen Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen, die können wir jetzt nicht ansprechen. And she's just like, laughing and laughing. Und kichert sich weg. Lord didn't think it was funny. Der Herr hat nicht gedacht, dass es witzig about? Ist. Aber warum lachst du, Sarah? I didn't laugh. Ich habe gar nicht gelacht. You did laugh. Doch, hast du. I did not. Habe ich nicht. You did laugh. Doch, du hast gelacht. And so would we. Und so, das würden wir auch tun. If we could only see, wenn wir das nur sehen können, what God has prepared. Was Gott für uns vorbereitet hat. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. We have a short time. Wir haben nur kurze Zeit. So many people in this world. So viele Menschen auf dieser Welt, die dich nicht kennen. There's such a blessing to inherit right here in the city. Es gibt da so einen Segen zu erben hier in dieser Stadt. Brothers schon. And sisters. Brüder und Schwestern. People who are not saved yet. Menschen, die nicht gerettet sind. Lord, we've had such a blessing here. Ja, wir haben bis jetzt schon so einen Segen we gehabt. We thank you hier. That we are part of Abraham's blessing. Und wir danken dir, dass wir ein Teil von Abrahams Segen sein können, dass wir eine Familie haben. And our family, our church family can be a testimony. Und dass unsere Gemeindefamilie ein Zeugnis sein kann. And that we are part of the bigger family. Dass wir ein Teil einer größeren Familie and sind. One day we will embrace you. Und dass wir eines Tages dich umarmen embrace werden. Abraham. Abraham umarmen werden. And be so thankful for all of eternity. Und so dankbar sein werden bis in alle Ewigkeit. We pray as Abraham's descendants, Lord. Wir beten als Nachkommenschaft Abrahams, spiritually speaking, geistlich gesprochen, that we would be a blessing, dass wir ein Segen sein all würden, the more, Lord, umso mehr, as we trust you through the situations of life. Wenn wir dir in den Situationen des Lebens vertrauen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.